Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch herzlich zur Oktoberausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wenn ihr Wutpilger Streifzüge nicht zum ersten Mal hört, werdet ihr bereits gehört haben, dass in dieser Sendereihe eine gewisse Sympathie zur Sache des Kommunismus ausgedrückt wird. Eine bestimmte Tradition des Kommunismus freilich, nämlich des libertären, des linken Kommunismus. In vielen der letzten Ausgaben dieser Sendereihe habe ich mich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandergesetzt, hier insbesondere mit den dissidenten, anarchistischen, linkssozialistischen Teilen der Arbeiterbewegung. Kommunismus, was das genau heißen soll, was damit gemeint sein könnte, habe ich im Radio hingegen nie ausgeführt. Wer sich heute als Kommunist betätigt, schlägt sich nicht selten mit Zweifeln herum. So wenig der Kommunismus heute eine schlagkräftige Bewegung ist, so schwer fällt es, eine schlagkräftige Definition des Kommunismus zu geben. Mit der Hoffnung, vielleicht etwas zur Klärung beitragen zu können, habe ich einige Freunde von mir gefragt, was das für sie eigentlich ist, Kommunismus. Nun führte diese Befragung für mich auch zu einer ungewohnten Situation, denn man zwang mich gleichzeitig auch selbst Rede und Antwort zu stehen. So habe ich auch selbst Auskunft gegeben, was ich vom Kommunismus denke. Von Kommunismus wird also in der kommenden Stunde einiges zu hören sein. Und dazu begrüßt euch am Mikrofon Lukas. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Kommunismus ist erstmal ganz basal eine vernünftige Form der Produktion, halt, würde ich sagen. Also halt, Produktionsmittel sind vergesellschaftet und im Gegensatz zum Kapitalismus, wo ja alles so blind abläuft und auch diese ganzen Zwänge halt, die damit einhergehen. Also im Gegensatz zu dem gibt es halt eine bewusste gesellschaftliche Produktion, erstmal aus so einer rein ökonomischen, also das ist jetzt so eine rein ökonomische Bestimmung erstmal oder ökonomisch-politisch, weil sozusagen auch die Ökonomie ja dann politisiert ist, also man auch in politischen, demokratischen Prozessen halt über Ökonomie bestimmt und nicht wie heute, wo es dann halt sozusagen, oder im Kapitalismus, wo dann Privatunternehmen sozusagen diese Entscheidung treffen und dabei auch unter dem Zwang der Kapitalakkumulation stehen und so weiter. Ich glaube, Kommunismus ist eine bestimmte Produktionsweise, in der die Arbeitsteilung und die ganzen Arbeitsprozesse von unten her organisiert werden und die Arbeitsteilung eben nicht anhand von zufälligen Kategorien organisiert wird, also ob man als Mann oder als Frau geboren wurde, ob man in einer Arbeiterfamilie geboren wurde oder ob man in der dritten Welt geboren wurde. Also an solchen Kategorien werden heute Leute in den Produktionsprozess eingeordnet. Und demgegenüber wäre der Kommunismus, dass man halt irgendwie versucht, bewusst so eine Planung herzustellen, die Leute ja ein Bewusstsein davon haben und sich auch entscheiden können, wie produziert wird und an welcher Stelle sie dann im Produktionsprozess stehen. Marx weist ja darauf hin, dass der Kommunismus kein Zustand ist, den man anstrebt, sondern eine Bewegung. Und ich glaube, er meint damit nicht nur, dass der Kommunismus eine politische Bewegung ist, die jetzt auf den Kommunismus hinstrebt, sondern diese wirkliche Bewegung, die er meint, weist darauf hin, dass der Kommunismus selber etwas Prozesshaftes ist. Das heißt, der Kommunismus ist auch gar nicht das Ende der Geschichte, sondern ist eigentlich der bewusste Eintritt in die Geschichte, dass die Menschen ihre eigene Geschichte machen. Und gleichzeitig meint er damit aber auch, dass der Kommunismus seine Anfänge schon in der jetzigen Geschichte hat. Das heißt, es gibt jetzt schon, auch in der jetzigen Produktion gibt es ja Absprachen und Menschen kooperieren miteinander. Also auf eine Formel gebracht könnte man sagen, der Widerspruch im Kapitalismus besteht darin, dass gesellschaftlich produziert wird, aber das Produkt dann privat angeeignet wird. Und demgegenüber ist der Kommunismus halt irgendwie sozusagen die gesellschaftliche Produktion oder wo das gesellschaftliche und das kooperative Produktion und Verteilung mit einschließt. Und um das vielleicht auch nochmal anders zu formulieren, glaube ich, dass Kommunismus eben die Produktion nach Maßgabe der Schönheit ist. Das heißt, die Gesetze der Schönheit bestimmen dann auch die Produktion und das heißt, die Produktion hat sinnliche Erfüllung zum Ziel. Oder man könnte auch sagen, Kommunismus heißt, dass die Bedürfnisse die Produktion bestimmen und nicht umgedreht, dass die Produktion die Bedürfnisse modelt oder nur als Anhängsel behandelt oder missachtet. Also für mich ist es so, dass es nicht nur darum gehen müsste, die Bedürfnisse der Menschen bestmöglich zu befriedigen, sondern überhaupt einen anderen Umgang mit Bedürfnissen zu haben, also sowohl mit den eigenen als auch mit Fremden, dass man die mehr wertschätzt und sich selbst und anderen zugesteht, was dann für mich nicht immer unbedingt heißen müsste, dass die befriedigt werden, aber dass es erstmal darum geht und dass die ausgedrückt werden können und dass die angenommen werden. Und dabei wäre dann Befriedigung auch ein Teil. Und es kommt so drauf an, auf welches Leiden man heute blickt. Also klar gibt es auch viel Leiden, was damit zusammenhängt, dass Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wenn es jetzt um Elementare geht, sowas wie Hunger oder Durst oder eine Bleibe, eine Wohnung. Aber heute in Industrienationen, wo es einen gewissen Stand auch bei vielen Leuten erstmal gibt, ist psychisches Leiden ein größeres Thema für manche Personen, die jetzt materiell halbwegs abgesichert sind. Und das hängt, glaube ich, auch darüber mit Gesellschaft zusammen, dass einem da oft ein bestimmter Umgang mit Bedürfnissen nahegelegt wird, der einem nicht so richtig gut tut, was dann dazu führt, dass Bedürfnisse und Wünsche verdrängt werden und dann aber trotzdem über das Unbewusste und über Symptome, die sich daraus entwickeln, halt wiederkehren. Und für mich würde Kommunismus auch bedeuten, dass man einfach gesellschaftlich einen anderen Umgang damit hätte, mit Bedürfnissen, mit vor allem auch mit kindlichen Bedürfnissen, auch mit Fragen, die sich bei der menschlichen Existenz auch in einer anderen Gesellschaft in der einen oder anderen Form stellen werden, wie jetzt Einsamkeit, die eigene Freiheit in der Entscheidung oder der Umgang mit dem Tod, dass da einfach Gesellschaft mehr über solche Themen sprechen und reflektieren würde und einen besseren, annehmenderen Umgang damit pflegen würde. Und ich glaube, das würde viele Menschen auch sehr entlasten oder ihnen eher die Möglichkeit geben, zu ihren eigenen Bedürfnissen und den Fragen, die sie umtreibt, zu stehen und das nicht verdrängen und wegschieben zu müssen. Ja, also was einmal psychisch weniger Leiden und mehr Reife auch bedeuten würde und weniger Wiederkehr auf Umwegen. Aber eigentlich genau bin ich auch dafür, dass man noch so das auch so noch also auch utopisch anreichert sozusagen. Also Kommunismus ist halt auch nochmal anders bestimmt, also halt als eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann oder in der man sich als individuell entfalten kann, in der man ja zum Beispiel halt nicht ständig unter diesem Zwang steht, halt, dass die eigenen Lebensbedingungen sozusagen auf dem Spiel stehen, sondern dass man erstmal abgesichert ist sozusagen und dann auch natürlich sich auch irgendwie einbringen kann und auch soll, aber das nicht mit dieser fundamentalen Angst irgendwie einhergeht, die man sonst haben muss irgendwie. Aber wobei ich jetzt noch sagen würde, dass man natürlich auch Kommunismus auch halt nichts tun heißen kann, ne, halt auf dem Wasser liegen und in den Himmel starren sollte halt, also natürlich auch sich selbst verwirklichen in der Bearbeitung der Natur oder auch der Gestaltung der Gesellschaft, aber natürlich auch einfach halt richtig hart chillen. Also einfach nichts tun. Oder was völlig Sinnloses tun. Halt wie, keine Ahnung, irgendeine Scheiße bauen und sie immer wieder kaputt machen oder sowas. Kommunismus, das ist für mich, wenn es keine Ausbeutung mehr gibt, weil die Produktionsmittel nicht mehr nur Einzelnen gehören und die nach Gewinn streben. Dividende gibt es nicht mehr, sondern ein gemeinsames Eigentum, sodass alles dafür vorgesehen ist, es den Menschen richtig zu machen. Dann wird das alles ganz gut, weil niemand mehr ausgebeutet wird von dem anderen. Dadurch fallen Gegensätze weg und alle schaffen füreinander. Das ist eine ganz wunderbare Erfindung. Komm, gib mir deine Hand, Candide. Wer bist du? Woher kommst du, schönes Mädchen? Ich heiße Utopia und will dir zeigen, wo ich wohne. Das Land, von dem die Menschheit träumt, solange sie denken kann. Und das sie nannte Vogelstadt, Politeia, Eldorado, Gottesstaat, Utopia, Sonnenstaat, Schlaraffenland, Kommunismus. Wir nennen es Kokania. Oh, Sinne schaufelt, staunt. Überall, wohin ich schaue, ist das Nützliche auch angenehm. Menschen von einzigartiger Schönheit. Goldklumpen auf der Straße. Hier ist alles Gold, was glänzt. Warum hebst du die gelben Steine auf? Verzeih, dass ich lache. Aber es ist reines Geld. Wir haben es lange abgeschafft. Du brauchst nichts, um hier zu haben, was du möchtest. So ist hier alles besser als in der besten aller Welten? Was ist das für ein staunenswertes Land? Ich sehe einen Mann, dessen Stirn den Denker wohl verrät, fröhlich Wäsche waschen. Und eine Frau, von der ich denken würde, sie sei Wäscherin, ein Problem der Modalitätenlogik lösen. Ja, gewiss. Denn nachdem die Knechten der Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit und damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, haben wir auf unsere Fahne geschrieben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. So gibt es keine Unterschiede mehr? Oh doch. So viele individuelle, wie es Menschen gibt. Doch sozial sind alle gleichgestellt. Auch die im Kopfe etwas Schwachen und die Sanften, ohne Ellenbogen? Auch die, mein Freund. Gerade die. Gerechtigkeit herrscht dann, wenn keiner für seine Schwächen zusätzlich bestraft wird. Und wie nennt man diese optimale Staatsverfassung? Staat? Der ist längst abgestorben, weil er überflüssig war. An seine Stelle trat die Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Habt ihr auch keinen Herrscher an der Spitze? Nein, weil niemand zu beherrschen ist. Aber wer überwacht die Freiheit und bestraft die Andersdenkenden? Die Freiheit, lieber Freund, ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das sollte sich doch rumgesprochen haben. So gibt es hier auch keinen personalen Kult, keine letzte Autorität. Nein. Es wird sich doch niemand so lächerlich machen, allein Recht zu haben. Wie es allerorten grünt. Oh, dieses klare Wasser. Die Luft so rein, kein Gift, kein Müll. Ihr müsst die Natur sehr lieben. Wir wären ja verrückt, wenn wir es nicht täten. Denn wir sind ihr Teil. Und sie ruft uns auf, uns gegenseitig zu einem Leben in größter Fröhlichkeit zu verhelfen. Moral und Natur sind bei uns eins. Das ist alles ziemlich verschieden von allem, was ich bisher erlebt habe. So viel steht fest, man muss eben reisen. Sie, Candide, eine unserer Städte. Häuser, die bis zu den Wolken reichen. Springbrunnen mit Rosenwasser und Likör. Straßen, die nach Zimt und Nelken duften. Und wo ist der Justizpalast? Wir haben keinen, denn wir verurteilen nicht. Und das Gefängnis? Abgerissen. Und die Kasernen? Alles Militärische verabscheuen wir, Kokania, als etwas ganz Bestialisches. Und wie leben hier die Künstler? In Kokania gibt es keine Künstler mehr, sondern nur noch Menschen, die unter anderem auch Künstler sind. Und was bereitet euch Vergnügen? Das Leben, mein Freund. Und das Vergnügen an Besitz? Wozu? Wo allen alles gehört? Alles liegt offen, transparent. Jede Information ist jedem zugänglich. Wie sollte es auch anders sein bei freien Menschen? Und wie erreicht ihr euren erstaunlichen Reichtum? Durch unsere Ausbildung sind wir begabt für allerlei Erfindungen, die uns das Leben angenehm erleichtern. Das alles ist verblüffend. Und die Welt, aus der ich komme, kann sich mit deinem Land nicht messen. Und doch fehlt etwas. Was? Tja, woran denkt man, wenn man an Kommunismus denkt? An Zuckerstangen. Ja, also für mich hat sich das, glaube ich, so ein bisschen verändert. Wenn man sozusagen früher, als man vielleicht auch noch jung war, da hat man noch dran geglaubt, dass irgendwann die kommunistische Revolution wird. Und das war auch immer so ein Gefühl von dass man dann überall mitmachen kann und dass es dann nach unseren Vorstellungen geht und dass dann auch das ganze Elend aufhört und so. Und inzwischen glaube ich aber, ist Kommunismus eher so, ist eher eine Vorstellung, die man einmal gehabt hat und die einen nie wieder loslässt. Wo man auch, wenn man sich's in den Verhältnissen, in denen man jetzt so lebt, wenn man sich da einigermaßen einrichtet, dass es eine Art Geisteshaltung geworden ist zu dem, wie es jetzt so ist, ist für mich so. Und was einen auch immer so ein bisschen quält. Man kann sich's als Kommunist nie so richtig bequem machen in der jetzigen Gesellschaft, weil man eigentlich weiß, dass es verkehrt ist. Und es ist vielleicht wirklich so ein bisschen wie mit den Zuckerstangen, dass man einmal dran gekostet hat, einmal eine Vorstellung gehabt hat, die einen nie wieder loslässt und die aber auch verhindert, dass man sich irgendwie zur Ruhe setzt oder so. Was meinst du mit daran gekostet? Also das ist ja schwierig. Also du hast ja offenbar doch eine konkrete Vorstellung davon, wenn du meinst, du hast daran gekostet. Naja, man hat sich einmal eine Vorstellung gemacht und mit der Vorstellung hat man ja auch so umfassend die ganze Gesellschaft kritisiert, dass es ist wie bei dem Fliegenglas, der Weg ist verstellt zurück. Du redest ja jetzt wirklich von einer konkreten Vorstellung, die du bis jetzt noch nicht ausgeführt hast. Was ist denn deine konkrete Vorstellung? Also das wäre ja schon wichtig, weil ich sehe das nämlich anders. Ich hab keine konkrete Vorstellung und das ist halt auch total problematisch und ich finde, das ist halt dieser unaushaltbare Widerspruch. Ich stecke da sehr in so einer kritischen Theorie-Denkweise drin, dass ich halt natürlich auch oft versuche, mir zu überlegen, wie könnte das aussehen. Dann habe ich manchmal so Gedanken an DDR, Sowjetunion und denke so, das ist halt natürlich nicht der Kommunismus, den ich mir wünsche. Auf der anderen Seite kann ich halt nur negierend tätig sein. Also ich kann halt sagen, was ich halt ausschließen möchte. Das ist halt hauptsächlich eine kapitalistische Produktionsweise, aber nicht, und ich glaube auch nicht an eine Revolution. Aber ich kann das überhaupt nicht konkretisieren. So, und das finde ich schon schwer auszuhalten, tatsächlich. Diesen Gedanken nicht vollziehen zu können, wie eine kommunistische Gesellschaft aussehen kann. Also ich würde sagen, es ist in einer gewissen Art auf jeden Fall eine Belastung. Also auch heute Kommunist zu sein, ist eine Belastung, weil man sich ja nicht einfach mit der eigenen Existenz und deren Fragen beschäftigt, sondern immer davon auch ein Stück weit abstrahiert. Und also ich glaube, das ist oft im Denken ist es eine Belastung, aber auch im Umgang mit den eigenen Problemen, weil es halt nicht nur die eigenen Probleme sind in ihrer Konkretheit, sondern ja auch immer das Gesellschaftliche und damit das auch in der Theorie dann ein Stück weit relativiert wird. Und ich glaube halt, diesen Schritt zu machen, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern dann auf die Gesellschaft zu blicken, dass dieser Abstand, der dabei gefordert wird von den eigenen persönlichen Sachen, dass das auch ein Stück weit eine Belastung und eine Zumutung ist. Und Leute, wenn man mit ihnen diskutiert und dann ausgehend von persönlichen Fragen versucht, darüber zu sprechen, was das mit Gesellschaft zu tun hat, auch von Leuten als eine Belastung wahrgenommen wird, erstmal im Denken heute. Und die andere Frage ist, wenn jetzt es Kommunismus gäbe und bewusst geplant würde, das wäre sicherlich auch in der Weise eine Belastung und Zumutung, weil es die Reflexion und die Planung da auch bräuchte, die man sich heute da vielleicht gesamtgesellschaftlich ein bisschen sparen kann. Oder es würde auch erstmal Anforderungen stellen natürlich an die Mündigkeit, die auch einerseits natürlich Freiheit bedeutet, aber andererseits halt auch einen gewissen Abstand zu sich selbst und zum eigenen Denken. Aber es ist doch jetzt halt schon sau anstrengend. Also ich finde es ein falsches Argument sozusagen. Zu sagen, dass dieser Umbau und Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft halt so sau anstrengend wäre und gar nicht, also zu gucken, in was für einem sau anstrengenden Leben und unter welchen sau anstrengenden Lebensverhältnissen man halt jetzt ist. Also es ist ein sehr einfaches Argument sozusagen erstmal. Na, es bedeutet trotzdem ja schon auch Freiheit. Und es ist ja auch nicht so, dass im Kapitalismus alle ihrer persönlichen Lust nachgehen und nicht planen müssen, sondern da gibt es ja auch Arten von Planung und die wird ja dann auch nochmal mit einer stärkeren Härte an die Leute herangetragen, als das im Kommunismus wäre. Also wenn man irgendwo arbeitet, dann hängt von der eigenen Planung natürlich auch ab, die eigene materielle Existenz. ob man jetzt Arbeiter ist oder Unternehmer, diese Anforderungen von Planbarkeit und Rationalität stellen sich da ja auch in der Form. Und das, weshalb Kommunismus trotzdem lohnen würde, ist einmal sicherlich auch so ein geistiger Wert von Mündigkeit und die eigene Existenz selbst zu bestimmen, was immer auch Freiheit ist, aber auch als Zumutung wahrgenommen werden kann. Und natürlich aber auch heute oder im Vergleich zu heute bedeuten würde, dass man einfach mehr und besser Bedürfnisse befriedigen könnte und der Einzelne auch mehr Freiheit haben könnte, als er das heute im Kapitalismus hat. Also ich denke, so wie heute im Kapitalismus auch das, was es an Freiheiten gibt, mit Zumutung verbunden ist, wird das in einer bestimmten Weise auch im Kommunismus sein, weil auch da Planung und Freiheit und Mündigkeit immer ein Stück weit Anforderungen und auch Belastungen bleiben werden, aber eben in einer anderen Form. Also ich würde sagen, es ginge nicht darum, die Belastungen und Zumutungen, die mit reflektierendem Denken und Freiheit und Mündigkeit zusammenhängen, die ganz zurückzunehmen, weil das hieße, wieder in die Unmündigkeit und in die Unfreiheit und Bewusstlosigkeit zurückzufallen, sondern eben die Aspekte daran zu reflektieren, die man zurücknehmen kann und versuchen, damit bewusst umzugehen, auch mit dem Teil, der dadurch abgeschnitten wird. Und andererseits das aber eben als Teil eines reifen Lebens und einer reifen persönlichen und gesellschaftlichen Existenz beizubehalten und auf, würde sagen, auf eine höhere Stufe zu heben, als das im Kapitalismus der Fall ist. Also ja, klar, ist natürlich jetzt halt nur so eine sehr, also traurige Zeit für Kommunistinnen halt natürlich, weil das alles verschüttet liegt und so, aber ich würde halt schon sagen, zum Beispiel halt jetzt, zum Beispiel jetzt in der kommunistischen Bewegung zu sein, ist halt schon auch ein Stück Kommunismus, also dann hat halt mit anderen Kommunistinnen zu tun und ist zum Beispiel halt sehr interessant, also sehr geistreich auch, man kann sehr geistreiche Gespräche führen über verschiedene Sachen, also natürlich ist es auch oft nervig, aber und keine Ahnung, man versucht ja auch schon dann die Beziehungen halt einzugehen, die vielleicht auch für den im Kommunismus dann bestimmt sein sollten, also dass man solidarisch miteinander umgeht, dass man nicht sich wie zwei nutzenmaximierende Monaden begegnet, so, und dass die Beziehungen irgendwie so vom Äquivalententausch und Wertgesetz bestimmt sind, sondern dass man halt irgendwie versucht, halt möglichst auf menschliche und nette Art miteinander umzugehen. Und das ist ja auch schon irgendwie so eine Art, so ein Stück Kommunismus. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich dann irgendwie einrichten soll. Aber halt davon hat man dann schon erstmal konkret was. Und dann ist es ja irgendwie auch nicht so, dass man das jetzt nur macht wegen so einem Zweck, sondern halt einfach auch, weil es halt irgendwie richtig ist. Ja, und weil man irgendwie auch nichts anderes tut. Also was anderes macht ja auch irgendwie auch keinen Sinn so richtig irgendwie, oder? Also und das ist auch scheiße, also macht ja dann auch keinen Spaß, wenn es keinen Sinn macht. Kommunismus ist kein Ideal, kein vorgestellter Ist-Zustand, der einfach zu erreichen wäre, sondern Kommunismus ist die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Kommunismus nimmt utopische Begehren und Wünsche auf, aber er ist keine Utopie. Vielmehr versucht er, utopische Begehren und Wünsche auf ihre materiellen Grundlagen zu beziehen. Kommunismus will größtmögliche Freiheit, aber keine abstrakte, luftige, unbedingte Freiheit überhaupt. Kommunismus will Freiheit und Notwendigkeit aufeinander beziehen. Die Kommunistin weiß, dass der Mensch der Natur entstammt und immer von der Natur abhängen wird. Aber sie weiß auch, dass sich der Mensch im Laufe der Geschichte von der Natur unterschieden hat. Der Mensch bearbeitet die Natur und ist daher in der Lage, die Grundlagen des eigenen Seins zu bestimmen. Indem der Mensch die Natur bearbeitet, bearbeitet er zugleich seine eigene Natur. Wie der Mensch die Natur bearbeitet, mit welchen Mitteln, mit welcher Art von Arbeitsteilung, mit welchen Verkehrswegen, in welcher Beziehung untereinander, wie also der Mensch die Natur bearbeitet, das bestimmt, wie die Menschen sind. Aus diesem Grund betrachtet die Kommunistin an den bestehenden Verhältnissen zentral die Produktionsverhältnisse. Und sie will eine andere Art der Produktion und Verteilung erreichen. Man versucht halt, die gesellschaftlich notwendige Arbeit irgendwie so zu organisieren, dass möglichst irgendwie alle auch ihre Konsumbedürfnisse, solange sie halt irgendwie sozial verträglich, ökologisch verträglich sind, das muss man natürlich dann auch demokratisch aushandeln, aber genau, dass alle irgendwie auch ihre Konsumbedürfnisse befriedigen können und dass diese Konsum, also diese Produkte, die dafür benötigt werden, halt einfach gesellschaftlich produziert werden, also halt mit auch der Arbeitsteilung, die wir haben, aber halt mit einer weniger herrschaftlichen, also dass halt zum Beispiel Leute, die eher so Kopfarbeit machen, dann so die führenden Elemente sind und sondern dass es da irgendwie auch einen Austausch gibt und dass es dann sich nicht irgendwelche, dass sich da die Herrschaft nicht zentralisiert, sondern dass man möglichst unhierarchisch und solidarisch halt produziert und dann, dass man irgendwie demokratisch aushandelt, wie genau man produziert, was man vielleicht an Investitionen hat, wo man vielleicht Erneuerungen braucht, wo man automatisieren will, zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, so wo, welche Arbeit man nicht mehr so viel machen möchte, so dass man halt das Maschinen machen lassen möchte und genau, so ungefähr. Genau, also ich glaube auch, dass es notwendige Tätigkeiten gibt, auch im Kommunismus noch geben wird, die anstrengend sind, die unschön sind, die nicht unbedingt Spaß machen. Dazu gehören bestimmte Sachen im reproduktiven Bereich oder auch zum Beispiel, was jetzt halt irgendwie Abwasser, Kanalisation, Aufräumen, solche Sachen. Das sind Sachen, die immer anstrengend bleiben werden und wo man sich, glaube ich, einen Kopf darüber machen muss, wie man das organisieren kann. Ich glaube nicht, dass der Kommunismus irgendwie so ein paradiesartiger Zustand ist, wo sozusagen alles von einer einheitlichen Harmonie umschlossen ist, sondern es gibt auch im Kommunismus Konflikte, die ausgehandelt werden müssen. Aber ich glaube, man kann ja trotzdem die Anforderung formulieren, zu sagen, die anstrengenden Tätigkeiten und die Tätigkeiten, die übrig bleiben, die keiner machen will, aber die trotzdem gemacht werden müssen, dass man die so erträglich wie möglich halt irgendwie macht und dass man halt irgendwie das so organisiert, dass vielleicht dafür gar nicht so viel Zeit verausgabt werden muss und wo man sich Modelle überlegen kann, wie das sind Aufgaben, die dann rotieren. Und ich glaube ja, das Problem ist irgendwie, dass wir eine hierarchische Arbeitsteilung haben, wo halt irgendwie Leute befreit sind von diesen anstrengenden Tätigkeiten und andere wiederum das dann machen müssen. Also ich finde, das ist zum Beispiel, wird das deutlich, wenn man irgendwie so sieht, dass es im Kapitalismus jetzt hier gerade in Deutschland und in Europa eine Krise gibt in den Reproduktionsarbeiten, das heißt, was Altenversorgung betrifft, was irgendwie Krankenpflege betrifft, alle Sachen, die irgendwie mit Pflege zu tun haben, die werden ganz oft von osteuropäischen Frauen gemacht, die halt sehr schlecht dafür entlohnt werden und die in ganz schlechten Bedingungen leben und wo eine Überausbeutung stattfindet. Und das ist so eine Arbeitsteilung, wo man sagen würde, okay, jeder Mensch wird doch vernünftigerweise einsehen, dass Altenpflege, Krankenpflege und überhaupt alle pflegerischen Tätigkeiten ist. Jeder wird irgendwann mal das in Anspruch nehmen müssen. Und das heißt, es ist eigentlich ganz einfach einsehbar, dass das Sachen sind, die notwendig sind. Und dann muss man sich einfach überlegen, okay, wie können wir das organisieren, ohne dass eine marginalisierte Gruppe da überaus gebeutet wird. Ich glaube, dass das schon irgendwie möglich ist. Wie genau? Ich meine, dass das nicht gerne gemacht wird, hängt ja auch damit zusammen, dass da schlechte Arbeitsbedingungen vorherrschen. Und wenn man diese Arbeitsbedingungen irgendwie verbessert und irgendwie das auch unter die Maßgabe der Mitmenschlichkeit stellt und wenn man ja selber auch irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel in Würde altern möchte gerne, dann kann man sich das schon irgendwie überlegen, wie man das machen möchte. Und Es sollte halt nicht dem Zufall und dem Markt überlassen werden, gerade wenn man das so als wichtig einschätzt, sondern einer bewussten Überlegung folgen, auch langfristig irgendwie. Sympathien habe ich wohl dafür, denn es kann ja nichts Besseres geben, als wenn alle Menschen untereinander gut miteinander umgehen, niemand den anderen was beneidet und keiner den anderen übervorteilt. Die Zweifel kommen, das ist die zweite Frage, auf dem Weg dorthin, wie das passieren kann. Da bin ich durch die Erfahrungen dahin gekommen zu sagen, es ist sehr schwer dahin zu kommen oder wenn nicht gar unmöglich in unserer heutigen Zeit, weil diese Idee setzt voraus, dass alle gut miteinander umgehen von vornherein und dafür sind aber im Moment die Menschen viel zu egoistisch. Wenn man es jetzt auch historisch nimmt, würde ich sagen, klar, ganz viel, was passiert ist, ist irgendwie schlimm gewesen und auch schrecklich und auch vielleicht für viele, die in der DDR gelebt haben, auch viel mit Enge und mit Zwang diese Planung verbunden gewesen. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, ist Kommunismus mehr als das, was war. Und dann vielleicht auch zu sagen, wie ein Kommunismus zukünftig aussehen könnte, ist für mich zum Beispiel gar nicht so klar. Also ich finde, da stellen sich ganz viele Fragen, wo man erstmal neu überlegen müsste, was bedeutet denn zu planen, auch vor globalisierten Märkten, also weil es nicht nur vielleicht sich für eine kleine Region stellt, sondern auch größer, was bedeutet das genau, wie macht man das, wie geht man mit sowas aus Bedürfnissen um, mit dann Bedürfnissen, die aufeinandertreffen, die vielleicht verschieden sind, das ist nicht so klar, aber ich finde trotzdem, für mich ist Kommunismus, hat sowas von einem Versprechen, was vielleicht uneingelöst ist noch ein Stück weit und was vielleicht auch ein bisschen leer ist und erstmal geklärt werden muss, aber was in dem Versprechen, nämlich der Versuch, anders Gesellschaft zu organisieren, anders umzugehen mit der Frage des Gemeinsamen, anders umzugehen mit sowas wie Machtverhältnissen, Ungleichheitsverhältnissen. Und darin hat es, finde ich, eine unglaublich positive Kraft, sich darauf zu beziehen, auch wenn eben, wie gesagt, gar nicht so klar ist, was es vielleicht im Einzelnen meint und da ganz viel noch, man wahrscheinlich ganz viel Kraft und Energie rein investieren müsste, das genau im Detail zu klären. Aber es ist trotzdem für mich ein positiver Bezug, den man nicht aufgeben sollte, nur wegen der historischen Entwicklung oder sowas. Also ich möchte eine bedürfnisorientierte Produktionsweise, aber wie das aussieht, natürlich halt auch Solidarität, aber wie das halt konkret funktionieren kann, das ist halt schwierig. Und wenn ich mir, wie hieß diese französische Gruppe, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, die so einen konkreten Vorschlag hatte, der wiederum in so einem Geldäquivalent geendet hat, dann habe ich so das Gefühl, also kriege ich Bauchschmerzen, habe das Gefühl, dass es das auch nicht sein kann. Aber das geht halt nie weiter hinaus, außer zu merken, was finde ich falsch und weiß aber nicht, wie es halt besser sein könnte, halt praktisch. Ja, das ist eine schwere Frage, finde ich. Weil mit jeder Person, mit der man spricht, die ist in einem anderen Kontext, bewegt sich in einem anderen Feld. Und hat deswegen auch andere Fragen an den Kommunismus oder an sowas, was Kommunismus bedeuten soll. Und natürlich ist für mich einerseits schon, für mich persönlich, die theoretische Auseinandersetzung irgendwie relevant, das irgendwie im Kopf erstmal zu sortieren, was das bedeuten kann, was es nicht bedeuten kann, von was man sich auch abgrenzt vielleicht. Aber trotzdem, ich weiß nicht, da hatten wir auch schon drüber geredet, so dann so ein Buch zu lesen, irgendwie aus den 70ern, wo man eben versucht, kommunistische Ideen ganz unmittelbar in praktische Kontexte hineinzupflanzen. Und das war ein Buch über Schule, wo die Frage war, wie kann man eine Schule irgendwie sowas wie Selbstverwaltung in die Schule zum Beispiel einbauen? Solche Momente. Und da finde ich es schon unglaublich spannend, auch da ganz konkret drüber nachzudenken. Wie kann denn zum Beispiel ein Kindergarten, eine Wohngruppe, eine Schule oder irgendeine andere Art von Institution anders organisiert sein und sich anders verwalten. Auch wenn das noch nicht, vielleicht ist das Kommunismus, vielleicht ist es auch nicht Kommunismus, ich weiß es nicht so richtig. Aber ich glaube, von dem, was auch aus kommunistischen Strömungen gekommen ist an Ideen, kann man unglaublich viel auch ernst nehmen und sagen, wie kann das denn genau aussehen? Was kann das denn bedeuten? Und wie, vielleicht auch um das dem schon zu begegnen, wie kann man eben nicht reinfallen, dass dann dieses, zum Beispiel, wenn dann sich Schüler selber organisieren würden, darüber, welche Lehrer sie wollen oder welche Unterrichtsinhalte sie haben, dass es nicht nur wieder vom Markt vereinnahmt werden kann als ein größeres Maß an Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung, sondern wie kann man das irgendwie umlenken und wirklich wirklich sagen, es geht irgendwie um das Gemeinsame. Es soll nicht die Konkurrenz im Vordergrund stehen, sondern es soll auch das gemeinsame Ziel stehen. Aber das ist so unglaublich, dann wieder wahrscheinlich doch unglaublich schwer, aber vielleicht auch den Versuch wert. Ohne dass man weiß, dass der erfolgreich sein wird. Also das ist vielleicht das, was man lernen kann aus der Geschichte. Nur weil man eine gute Absicht hat oder das Gute will, heißt es nicht, dass es funktioniert. Aber ohne das zu versuchen, wenn man vielleicht auch, also hofft man dann auch vergebens, wenn man vielleicht nicht im Einzelnen doch fragen kann, was kann es für diesen spezielle Einrichtung, für diesen Kontext, für mein Umfeld, wo ich bin, bedeuten. Aber das sind natürlich schwere Fragen, wo man sich schnell in Widersprüche verknüpft. Und das, glaube ich, merkt man auch schnell. Also denke ich, dass es gar nicht so leicht ist. Ja. Also ich würde sagen, heute eine kommunistische Bewegung muss eigentlich erstmal Mindeststandards wieder erkämpfen. Es muss sozusagen eigentlich erstmal klar sein, finde ich, dass halt Leute, die aus Kriegsgebieten flüchten, dass denen geholfen wird. Es muss klar sein, dass Leute, die arbeitslos sind, dass die es verdient haben, trotzdem ein gutes Leben zu führen. Es muss klar sein, dass Leute, die sozusagen streiken und ihre Arbeitsbedingungen verbessern wollen, dass die sozusagen Unterstützung brauchen, auch wenn das bedeutet, dass mal der Zug zu spät kommt oder so. Das sind eigentlich, finde ich, so Sachen, die haben eigentlich mit dem Kommunismus als Utopie wenig zu tun, aber das sind eigentlich die Sachen, die ich sozusagen heute also sehe, dass die fundamental in Frage gestellt werden von der Mehrheitsgesellschaft. Und in dem Sinne würde ich auch sozusagen nochmal ergänzen wollen, dass es auch sowas halt wie eine kommunistische Vernunft gibt oder so, was man vielleicht als den historischen Materialismus oder so auch benennen könnte. Und da, finde ich, geht es erstmal auch darum, ganz grundsätzliche Sachen nochmal klarzustellen und so Mindeststandards wieder zu erkämpfen, die ja tatsächlich, glaube ich, schon mal, um die es schon mal besser gestellt war als jetzt. Und ich glaube, wenn man da erstmal vielleicht auch so eine inhaltliche Klarstellung betreibt, dann sieht man da vielleicht auch, wer sich da zu einem gesellt und wer vielleicht, ohne es zu wissen, das auch schon so immer gesehen hat oder so ähnlich zumindest. Und das wäre, glaube ich, mir ein Anliegen, dass man eigentlich erstmal Mindeststandards wieder aufklärt. Also ich denke, wenn es darum geht, Überzeugungsarbeit zu leisten, dann muss man halt immer beim individuellen Schicksal anknüpfen, damit die Leute merken, in welcher Misere sie stecken. Deshalb sind Produktions- und Arbeitsverhältnisse doch der, denke ich, der beste Punkt, um anzufangen. Also dass man halt schaut, ich meine, sowas wie Zeitarbeit, Minijobs, Lohndumping ist halt, glaube ich, so eine Sache, die jeden Arbeiter betrifft, wenn man da informativ vorgeht. Und ich glaube, die Leute haben ja als allerletztes, worauf man sich berufen kann, ist halt die Wahrnehmung dessen, dass man halt in dieser Tretmühle steckt und sich unwohl fühlt. Und ich würde tatsächlich jedem unterstellen, dass der oder die betreffende Person extrem unzufrieden ist mit dem Arbeitsverhältnis oder dass es da halt irgendwie einen Widerstand gibt. Und da würde ich halt anknüpfen. Und da finde ich tatsächlich sowas wie Gewerkschaftsarbeit einen ganz guten Anknüpfungspunkt, um überhaupt mal so einen Stein des Anstoßes zu machen und all die Arbeitsverhältnisse zu besprechen und auch halt Verbesserungen zu erkämpfen. Aber das sind natürlich dann auch nur Verbesserungen im Kleinen, aber dennoch, finde ich, ist das ein praktischer Ansatz, um natürlich auch emanzipatorische Zusammenschlüsse zu schaffen. Aber da kann man sich ja die Frage stellen, was ist dann daran jetzt das spezifisch Kommunistische? Weil man könnte ja sagen, man hat die Gewerkschaft, die halt Verbesserungen im Bestehenden erkämpft, und man hat die Sozialdemokratie oder die Linkspartei, die halt das auf einer politischen Ebene auch versuchen. Geht da der Kommunismus drüber hinaus? Ja, und genau da beißt sich die Katze den Schwanz, oder? das meine ich ja eben gerade. Das ist halt genau diesen Widerstand, den ich halt spüre. Da geht es halt um irgendwie Verbesserungen in den bestehenden Verhältnissen. Das ist ganz klar, das sehe ich auch. Das ist halt auf jeden Fall kein Kommunismus, sondern ein angenehmerer Kapitalismus. Halt für den Einzelnen im Idealfall ein angenehmerer Kapitalismus. Das ist auf jeden Fall kein Endziel, würde ich sagen. Aber das bringt vielleicht Leute dazu, und ich habe das jetzt halt auch schon beobachtet, bei Zusammenschlüssen, die ich kenne und schon länger verfolge, dass das tatsächlich Leute überhaupt erstmal dazu bringt, über Produktionsweisen nachzudenken und überhaupt zu merken, dass das, was sie da machen, also das, wie es halt läuft, diese Ausbeutung, die abläuft, halt nicht richtig sein kann. Kommunismus geht über die institutionalisierten Rituale von Gewerkschaft und Partei hinaus. Die Kommunistin sieht gerade in der Trennung von ökonomischen und politischen Interessen ein Problem. Bürgerliche Politik ist die Vermittlung des Klassengegensatzes, der gerade darin besteht, dass die meisten der Menschen nicht über die Produktionsmittel verfügen, die sie zur selbstbestimmten Gestaltung ihrer eigenen Verhältnisse benötigen. Bürgerliche Politik verhandelt über den Rahmen, in dem sich die Ausbeutung auf mehr oder weniger erträgliche Weise vollzieht, aber immer Ausbeutung bleibt. Mit der bürgerlichen Politik lehnt die Kommunistin auch die bürgerliche Demokratie ab. Denn die bürgerliche Demokratie endet dort, wo die Eigentumsverhältnisse sich Geltung verschaffen. Das private Eigentum an den Produktionsmitteln ist nicht demokratisch verhandelbar. In diesem Sinne will die Kommunistin die wirkliche, nicht nur formelle Demokratie. Die demokratische Verhandlung über die Ziele und die Art und Weise der gesellschaftlichen Produktion. Der Kommunismus lässt die bürgerliche Welt hinter sich, verabschiedet sich von allem, was uns im Kapitalismus vertraut war, lässt nichts übrig, was der Kapitalismus hervorbrachte, macht Tabula Rasa. Also von Tabula Rasa zu sprechen ist ja so ein bisschen irreführend, weil du musst ja erstmal von dem ausgehen, was da ist. Also du kannst ja nicht einfach alles wegmachen und komplett neu aufbauen. Und das macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn, was halt den Stand der Produktionsmittel und Techniken angeht, das einfach zum Beispiel zu zerstören oder so, sondern das müsste halt dann angeeignet und für die eigenen Interessen und Bedürfnisse umgemünzt werden vielleicht oder so und sicherlich auch einiges abgeschafft. Aber also dass erstmal alles weg muss oder so und dann baut man es neu auf, würde ich nicht sagen. Das finde ich auch irgendwie gut beim Kommunismus, dass man sagt, dass man so ein bisschen sieht, die moderne Technik und so, da gibt es natürlich, also da ist natürlich auch viel herrschaftliches Potenzial drin, aber zum Beispiel halt so gewisse Aspekte, zum Beispiel der modernen Medizin oder so, haben ja auch einen total humanistischen Anspruch oder verwirklichen den auch zum Teil. Oder zum Beispiel die modernen Wissenschaften, halt wie zum Beispiel Psychologie, Psychoanalyse oder halt natürlich sind die auch immer geformt oder überformt durch die Verhältnisse, aber können auch halt ziemlich viel zur günstigen Entwicklung halt des Menschengeschlechts beitragen oder auch individuelle Entwicklung und deswegen sind sie auch zu erhalten. Also ich finde zum Beispiel cool, dass man jetzt nicht mehr so der Natur ausgeliefert ist, dass man zum Beispiel, dass Leute, die irgendwie zum Beispiel jetzt nicht so kräftig sind oder so, dann nicht überleben können, sondern weil wir sind halt so gesellschaftliche Wesen, dass wir halt uns auch immer weiter von diesem Naturzwang entfernen und das ist eigentlich auch ziemlich cool, weil wir halt dann selber über unsere eigenen Lebensbedingungen bestimmen und nicht uns von der Natur diktieren müssen, was wir zu tun und zu lassen haben, immer mehr. Aber am besten wäre natürlich, wenn wir irgendwie so ein bisschen so ein Verhältnis, irgendwie ein friedvolles Verhältnis mit der Natur eingehen würden, aber genau, und deswegen ist auch so moderne Technik halt irgendwie ganz cool und also Aspekte davon oder das, was man zumindest halt von seiner kapitalistischen Bestimmung halt befreien kann. Ich will auch auf diese ganzen eigentlich auch geilen Sachen nicht verzichten, die es halt irgendwie die ich auch mag, also die leider halt im Kapitalismus gibt und durch ihn auch geformt sind, aber zum Beispiel halt moderne Musik oder so oder hat so geil, so fette Soundsysteme oder so einen geilen Scheiß. Also ich meine, das erfüllt mich auch übelst krass. Also diese oder moderne elektronische Musik, muss auch nicht elektronische Musik sein, aber da gibt es halt so geilen Scheiß halt einfach. Und wenn man sich da auf solche Sachen fokussieren könnte und den ganzen anderen Scheiß nicht haben müsste, wie Lohnarbeit und so ein Müll, dann könnte das Leben halt so unglaublich geil sein einfach. Also wenn man zum Beispiel ja, wirklich machen kann, worauf man Lust hat und da auch so sich so selbst verwirklichen kann, sich seine Fähigkeiten erweitern und all diese Sachen. Also stelle ich mir auch wie ein ziemlich geiles Leben eigentlich vor. Kommunisten scheinen friedfertige Leute zu sein. Sie sind für die allseitige Entfaltung der Fähigkeiten und Bedürfnisse. Sie stehen ein für eine Welt des Friedens und der Freiheit. Sie wollen eine Grundlage herstellen, auf der vernünftig über auch widerstreitende Bedürfnisse verhandelt werden kann. Sie wollen, dass niemand übervorteilt oder ausgebeutet wird. Und doch haftet den Kommunisten auch ein Nimbus der Radikalität und Gewalt an. Kommunismus, das ist Klassenkampf und Bürgerkrieg. Kommunismus ist Chaos und Gewaltherrschaft. Kommunismus, das ist Spartakus, der Deutschland in den Abgrund zieht. Wenn man eine Revolution machen will, muss man eine gute militärische Erziehung haben. Aber wenn man die hat, macht man keine Revolution, sondern steht auf Seiten der Macht. Und darum sehe ich keinen Grund, ich meine keinen vernünftigen Grund, eine Revolution zu machen. Gleichzeitig glaube ich natürlich auch, also ich meine, die bestehende Gesellschaftsordnung ist abgesichert durch einen militärischen Apparat, durch einen Sicherheitsapparat, durch einen Polizeiapparat. Es gibt eine Monopolisierung der Gewaltmittel, die auch für diese Gesellschaftsform eingesetzt werden. Und das wird, glaube ich, auch deutlich werden, wenn sich massenhaft nochmal so ein Begehren formuliert, wir wollen eine andere Gesellschaftsform haben, dann werden diese Mittel auch viel repressiver eingesetzt werden. Deswegen glaube ich auch, dass es keinen friedvollen Übergang in den Kommunismus geben kann, so sehr ich mir das wünschen würde. Gleichzeitig glaube ich, wäre es verkehrt, wenn man sich halt irgendwie so einen Gewaltrevolutionsfetisch selber aneignet, wo man sich viel Gedanken darüber machen muss, dass halt irgendwie man so strategisch klug vorgeht, dass so wenig wie möglich Gewalt dann auch tatsächlich angewendet werden muss. Das wäre, also darüber muss sich eine kommunistische Bewegung Gedanken machen. Gleichzeitig glaube ich, kann man sich diese Gedanken auch nicht gut machen, wenn man sie ganz allgemein formuliert, weil sie immer der Notwendigkeit folgen, der Situation, in der so ein Begehren sich ausdrückt. Und deswegen kommt es schon erstmal darauf an, dass halt irgendwie diese Gedanken irgendwie erstmal mehr eine Masse gewinnen. Also so wie ich jetzt zum Beispiel gestern Bini Adamczak in diesem ganz kurzen Seminar verstanden habe, macht sie ja also mit diesem Fokus auf die Beziehungen, die in dem revolutionären oder kämpfenden Moment entstehen, hatte ich den Eindruck, dass das eine Art Lösungsversuch ist, auch von diesem Gewaltproblem. Wenn man halt sozusagen sagt, also erstmal zurückgeht auf die Massentätigkeit oder Bevölkerungstätigkeit, unabhängig von irgendwelchen Parteifunktionären, was ich einen ganz guten Schritt finde. Und gleichzeitig aber schon in diesem Moment, wo halt neue Beziehungen hinter der Barrikade oder sowas entstehen, das revolutionäre Moment halt zu sehen in der Hoffnung, dass sich das dann alles eh schneller irgendwie auflöst oder so. Und wenn man sich jetzt aber reale Revolutionen anguckt, wie jetzt die russische Revolution zum Beispiel, also als härtestes Beispiel, dann, also ist ja genau diese Situation, dass möglicherweise wahrscheinlich in diesen Kämpfen neue Beziehungen entstanden sind zwischen den Leuten oder so, aber also trotzdem eine äußere Gewalt, was du jetzt auch angesprochen hast, dazu gezwungen hat, Gewalt anzuwenden, die auch ausufernd war auf irgendeine Art. Oder ich selber kann das ja gar nicht auch so beantworten oder gar nicht richtig in eine Frage münden oder so, aber sehe da ein riesiges Dilemma eigentlich eher oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Dilemma. Also ich meine, was Bini Adamczak ja formuliert, ist, dass in der kommunistischen Bewegung Mittel und Ziel miteinander vermittelt sein müssen und dass, wenn man anfängt, Kämpfe zu führen oder einen Streik zu organisieren oder einen Generalstreik oder einen Aufstand, dann müssen die Beziehungen, die zu diesem Aufstand oder zu diesem Kampf führen, selber schon ansatzweise egalitär sein, eine bewusste Bezugnahme aufeinander, sodass da sozusagen das Ziel der Bewegung selbst schon aufscheint. Und das finde ich auch sinnvoll. Und gleichzeitig muss man das halt natürlich mitdenken, dass also diese gewaltmäßige Konfrontation, die ja nicht von den Kommunisten ausgeht, sondern die von dem Staat ausgeht, der immer in Situationen, wo ein kommunistisches Begehren ausgedrückt wurde, das auch niedergeschlagen hat. Und da finde ich Überlegungen von Isaac Sternberg ganz gut, der halt sagt, dass wenn es eine revolutionäre Gewalt gibt, dann muss die selber einer demokratischen Kontrolle und Beschränkung unterliegen. Das heißt, wenn es zum Beispiel irgendwie so eine Art rote Garde gibt oder so, die bewaffnet ist, dann muss sie auch dann muss es wie eine Gewaltenteilung auch geben. Das heißt, es muss diskutierbar bleiben, welche Einsätze von Gewalt sinnvoll sind. Die Frage, wie diese Gewalt beschränkt werden muss. Also so sehr Gewaltenteilung halt irgendwie ja ein Prinzip auch der bürgerlichen Herrschaft ist, so sehr muss, glaube ich, die kommunistische Bewegung gucken, wie sie sich da Sachen aneignen kann und überlegen kann, wie muss revolutionäre Gewalt beschränkt werden und in Bahn gelenkt werden, damit sie eben nicht zu einer neuen Herrschaft ausartet. Und das ist ja immer das Problem, wenn sich halt sozusagen in so einer Gewaltkonfrontation dann auch innerhalb der kommunistischen Bewegung halt irgendwie ein militärischer oder militaristischer Flügel herauskristallisiert, der meint eben sozusagen für die kommunistische Bewegung diese Gewalt professionalisiert auszuführen. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass aus so einem Apparat halt wiederum eine Herrschaft entspringt. Und deswegen muss man halt gucken, wie halt eben ja, revolutionäre Gewalt demokratisch selbst organisiert werden kann. Die Frage der Gewalt lässt sich für den Kommunismus nicht jenseits der Geschichte beantworten. Alles hängt davon ab, welche Umstände die Geschichte den Kommunisten aufzwingt. Jenseits dessen sind die Bilder der Kommunistin als Pazifistin oder als bewaffnete Garde ebenso irreführend. Kommunisten heute organisieren keinen bewaffneten Aufstand. Im Gegenteil, sie sind eher zögerlich, wenn man sie fragt, was denn heute konkret zu tun wäre. Die Kommunistin wehrt sich gegen spektakuläre Bilder aus der Vergangenheit, die man ihr überzwängt, die sie erfüllen soll. Sie ist sich unsicher, welches bevorzugte Tätigkeitsfelder sind, deren Bearbeitung uns näher zu einer kommunistischen Produktion und Verteilung bringen könnte. Wenn sie überhaupt eine Sicherheit an den Tag legt, dann darin, Widersprüche der gegenwärtigen Gesellschaftsform zu analysieren. Diese Analyse ist der Frage vorausgesetzt, was denn heute zu tun sei. Ja, wahrscheinlich gerade erstmal mit Leuten zu sprechen und Leute von den eigenen Ideen, die man für richtig hält, zu überzeugen. Oder ich kann sagen, für mich bettet sich das halt auch ein in einen Umgang, den ich mit mir selbst und den ich mit anderen pflegen will und den ich jetzt auch versuche, jenseits der Frage von Kommunismus an andere Leute heranzutragen und wo ich auch glaube, dass wenn die Leute nicht Kommunisten werden, aber bestimmte Aspekte, die mir dann auch am Kommunismus wichtig sind, verstehen, dass damit auch schon ein Stück gewonnen ist. Und ich glaube, man kann gerade nicht so viel mehr machen, als zu versuchen, mit Leuten zu reden und Leute zu überzeugen, weil es einfach sehr wenig Menschen gibt, die eine fortschrittliche Vorstellung von Kommunismus teilen auf der Welt. und es gerade nicht so wirklich sinnvoll wäre, da praktisch was zu machen und was zu versuchen im Sinne von Revolution und irgendwas umstürzen. Ganz schwere Frage, finde ich das. Also ich weiß gar nicht, ich habe gerade überlegt, ob ich mich selber überhaupt als Kommunistin bezeichnen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich das eindeutig bejahen könnte. Ich würde sagen, ich sympathisiere mit ganz vielen Ideen und bin, glaube ich, da so im Prozess damit. Ich habe jetzt überlegt, was bedeutet es gerade schon jetzt für mich? Nicht, was würde es irgendwann bedeuten? Und für mich bedeutet es wahrscheinlich jetzt gerade schon, in meinem Alltag zu überlegen oder zu in den Verhältnissen zu den Menschen irgendwie versuchen, einen anderen Umgang damit zu finden, als das, was vielleicht so ein bisschen normal ist. Aber ob das dann immer so anders ist, das weiß ich auch nicht. Und ob das wirklich so richtig zu was führt, keine Ahnung. Ich glaube, da bin ich noch nicht so richtig fertig damit. Ich weiß nicht, ob ich das schon so sagen könnte. Aber ich finde trotzdem, dass es, weiß nicht was, aber dass es vielleicht manchmal bedeutet, für mich bedeutet es manchmal, irgendwie mutig Gedanken zu verfolgen, die man so hat, die einem kommen, einfach zu sagen, was würde das denn jetzt in der letzten Konsequenz bedeuten? Und das auch mit Leuten zu durchdenken oder vielleicht auch in der Arbeitsposition, wo man ist. Also da konkret in dem Berufsumfeld, wie geht man denn anders mit bestimmten Entscheidungen um? Aber ja, das ist, glaube ich, mehr habe ich dazu nicht. Das Problem ist, dass nicht nur sozusagen subjektive Schritte sind. Also das ist natürlich an objektive Bedingungen halt gekoppelt, diese kommunistische Möglichkeit. Und das muss man irgendwie so ein bisschen beides betrachten. Also einmal, was kann man selber tun? Und dann aber, was sind auch die objektiven Bedingungen? Und es gibt ja gewisse objektive Bedingungen, die halt schon so auf den Kommunismus verweisen. Also zum Beispiel die Verallgemeinerung der Bildung, die immer weitere sozusagen Globalisierung auch, also die das globale Netzwerk, was sich entwickelt, also auch mit dem Internet, dass man halt weltweit global kommunizieren kann. Ah, der Kapitalismus macht das schon für uns. Nee, genau, das ist halt so ein alter marxistischer Irrglauben, dass man denkt, das machen die Produktivkräfte schon von selbst. Er bereitet schon ein bisschen zumindest mit vor. Naja, er bereitet es jetzt nicht bewusst vor, aber man muss ja auf die Bedingungen reflektieren, die es gibt, und er hat nun mal diese Bedingungen geschaffen und die sind eben Teile davon sind eben halt günstig auch für eine kommunistische Entwicklung, wie zum Beispiel jetzt, dass es halt immer mehr Leute sich bilden zum Beispiel. Und genau, und dann gibt es zum Beispiel eine Proletarisierung, also immer mehr Leute leiden auch unter dem gleichen Verhältnis, halt irgendwie Lohnarbeiterin zu sein. Natürlich gibt es da mal immense Differenzen, das will ich gar nicht nivellieren, aber genau, und solche Dinge, verschiedene Dinge. Und dann gibt es aber natürlich auch objektive Bedingungen, die gegen den Kommunismus sprechen. Ja, also zum Beispiel halt die Ideologie, die sehr fest sitzt, dann, also die, wo es jetzt eher halt so in so nationalistische Richtungen geht oder so nationalistische Borniertheiten etc. Genau, und dann würde ich jetzt halt sagen, also die objektiven Bedingungen, naja, also die sind schon jetzt gerade sehr schwierig halt irgendwie. Also ich würde halt inzwischen, bin ich so ein bisschen so, dass ich jetzt sage, ja, es braucht halt irgendwie auch so die eine Krise halt, weil dann einfach gewiss, also wenn halt so der Kapitalismus einfach grundlegende Reproduktionsfunktionen nicht mehr leisten kann, dann sind die Leute halt eher gewillt, auch auf die Straße zu gehen und wirklich halt zu protestieren, wirklich auch einen Systemwechsel einzuleiten. Und ich glaube, unsere Phase ist jetzt gerade halt, also was wir jetzt gerade machen können und sollten, ist diese Revolution halt vorzubereiten. Also wir müssen jetzt halt gerade alles daran legen, die ganzen Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, dass wir nicht irgendwie noch ein autoritäres System etablieren, sondern dass wir versuchen, halt eine wirklich vernünftige Produktion einzurichten und freie Gesellschaft. Und in dieser Phase, glaube ich, befinden wir uns gerade halt wirklich so einer Vorbereitungsphase und nach einer großen, so einer Reflexionsphase. Und gut, das müssen wir natürlich aber nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also, dass wir jetzt also versuchen, uns schon irgendwie selbst zu organisieren, auszuprobieren, wie man sich möglichst demokratisch und hierarchiearm organisieren kann. Und da müssen wir natürlich auch irgendwie gucken, dass wir auch andere Leute, also dass wir auch viele Leute erreichen und so. Aber das ist natürlich auch wieder an die objektiven Bedingungen gekoppelt und so weiter. Ja. Na, ich habe da jetzt nicht so einen krassen Plan oder so. Also, es gibt bestimmte Dinge, die ich, glaube ich, sinnvoll finde. Erstmal, wie sich Verbündete suchen, breite Solidarisierung aufbauen, auch mit Menschen in anderen Lebensverhältnissen oder unter anderen Lebensbedingungen. Und das, was, glaube ich, viel fehlt, ist auf einer Ebene, die über den eigenen nationalen Rahmen hinausgeht. Also eine internationale Vernetzung, würde man dann jetzt sagen. Und also wenn ich jetzt mal ganz arg rumspinne, was ich eigentlich am sinnvollsten fände, wäre eine über den europäischen Kontinent auch hinaus. Also was ist mit den Proletarisierten im ostasiatischen Raum oder in Südamerika? Und im Hinblick auf die Krise 2008 würde ich auch, glaube ich, diese Krisentheorien nicht mittragen, dass es halt unbedingt eine Krise braucht, um die objektive Bedingung für eine Revolution oder so zu schaffen, weil, also jetzt nicht im streng marxistischen Sinn, aber ein Großteil der Bevölkerung lebt halt in Krise permanent, der Weltbevölkerung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, weiß nicht, ist es vielleicht auch naiv oder so, aber würde ich trotzdem sagen, dass halt objektiv, na gut, da mache ich mir jetzt Fallen, aber ich würde sagen, dass halt objektiv die Möglichkeit zur Revolution auf irgendeine Art schon immer da ist, erstmal. Und dann, was die Ideologie angeht, ja, ich glaube, da fällt mir nur so der Begriff halt der Gegenöffentlichkeit ein, den es ja auch von dem Kluge gibt, der proletarischen Gegenöffentlichkeit oder Gegenöffentlichkeit überhaupt, den ich auch sehr eng verknüpfe mit einer Art von Aufklärungs- oder Bildungsarbeit, die ich immer noch für sehr sinnvoll halte, was diese ganzen ideologischen Verklärungen angeht. Ich glaube, man kann nur eine Revolution machen, wenn man schon die Mehrheit der Leute auf seiner Seite hat, wenn die Mehrheit der Leute eine Einsicht darin hat, dass es sinnvoll wäre, sich bewusst über Produktion und Verteilung Gedanken zu machen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass so eine Überzeugung auch nur zustande kommt, wenn es Kämpfe gibt, in denen aufgezeigt wird, dass es sinnvoll und nötig ist, wo ein Aufbegehren formuliert wird. Also Agitation, ja, man muss irgendwie Leute überzeugen. Gleichzeitig habe ich aber auch irgendwie so eine Allergie dagegen und kann das irgendwie verstehen, wenn sich Leute nicht agitieren lassen möchten, wie in so einer missionarischen Tätigkeit. Deswegen, glaube ich, hängt das auch viel damit zusammen, dass man halt schon jetzt anfangen muss, sich selber zu organisieren und so ein kommunistisches Begehren zu formulieren und das gerne auch irgendwie rebellisch und verbunden mit Kämpfen und Regelüberschreitungen, da wo es halt deutlich wird, dass gegenwärtige Gesetze und Notwendigkeiten halt irgendwie verkehrt sind und gegen uns als Menschen gerichtet sind. Ich glaube, was eine entscheidende kommunistische Haltung heute auch wäre, wäre ja, ich glaube, wenn jetzt sind halt Ideologien gerade wieder am Vormarsch, die sozusagen von einer extremen so Missgunst geprägt sind und die sozusagen auch immer mit so einer Entmenschlichung einhergehen. Also ob das jetzt sozusagen der Hass halt irgendwie auf die Reichen ist oder aber der Hass auf die ganz Armen, also auf die Flüchtlinge oder auf die Juden oder sozusagen auch auf die Frauen oder so, wo sozusagen eigentlich immer sozusagen von Missgunst und Neid geprägt halt andere Menschen halt entmenschlicht werden und denen wird sozusagen, die werden halt irgendwie zu irgendwelchen Kreaturen erklärt. Und ich glaube sozusagen, der Kommunismus besteht nicht nur darin, dass man sozusagen sagt, naja, das sind ja auch Menschen und Gleichberechtigung und so weiter, sondern Kommunismus ist sozusagen der Gedanke, der weitergeht und sagt, sind sozusagen die Verhältnisse, die die Leute halt in diese Konkurrenz werfen und halt auch dazu bringen, so missgünstig und sozusagen so entmenschlichend auch mit den Konkurrenten halt umzugehen. Und sozusagen halt diesen Schluss halt hinzukriegen, ist, glaube ich, so ein Wesen der kommunistischen Vernunft, wenn man so will, halt zu sagen, dass es halt sozusagen die globale Konkurrenz, in die Menschheit geworfen ist, führt dazu, dass halt solche Ideologien halt auch im Vormarsch sind. Und das, glaube ich, ist auch der Punkt, wo man eben nicht in der Linkspartei halt enden kann, wenn man halt diese so eine globale Perspektive halt aufmacht, solche Verhältnisse halt ändern zu wollen, in denen die Menschen sozusagen als Konkurrenten sich gegenübergestellt sind und dann natürlich in den anderen halt den Todfeind und am Ende halt das nur noch halt das verwerfliche Geschmeiß oder so erkennen und nicht mehr den anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, so eine grundkommunistische Einsicht, die ich auch heute wieder stark machen wollen würde und wo sozusagen die auch halt dazu führt, ne? Solidarität und Mindeststandards, menschliche und so weiter. Ich habe auch so mein Problem damit, wenn halt irgendwie so oft, wenn so gesagt wird, ja, die Leute sind so unaufgeklärt und erkennen das nicht und so, also es sind ja auch bestimmte Bedingungen, die dazu führen, dass halt irgendwie Leute borniert sind und einseitig sich ausbilden und verächtlich auf sowas blicken wie zum Beispiel Reproduktionsarbeit und Mitmenschlichkeit. Das hängt damit zusammen, dass sie eben in Konkurrenz gestellt sind zueinander, dass sie keine Möglichkeit haben, sich sinnvoll zu entfalten und dadurch entstehen halt irgendwie so auch ein bornierter Hass und eine bornierte Einseitigkeit. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es halt immer Ansätze gibt, die auch darüber hinausweisen, auch schon jetzt. Oh ja, und ich glaube, das ist auch so der größte, einer der, warum Kommunismus machen auch so schwierig ist, weil die Leute sich auch eher halt durch diese Jahrhunderte, tausende Jahre Herrschaft halt auch oder es war ja schon immer so eigentlich, dass man dann halt eigentlich eher so ein gebücktes Dasein halt geführt hat, ne? Wo man halt eher dann ausführt, was von oben kommt oder paternalistisch bestimmt wird. Und genau, aber ich meine halt, im Endeffekt zahlt sich das halt, glaube ich, nur aus für Leute, wenn sie halt über ihre eigenen Lebensbedingungen entscheiden können. Und ich meine, das zeigt sich ja auch darin, in zum Beispiel den Widerständen gegen so ein unterdrückerisches System oder verschiedenste Unterdrückungsformen, dass halt Leute eigentlich halt auch ein Streben haben dazu, selbstbestimmt halt zu sein, einfach halt, genau, und sonst würde es diese Kämpfe nicht geben, wenn es irgendwie da, wenn sie alle damit vollkommen d'accord wären, einfach. Meine Freunde, die ich über ihre Meinung zum Kommunismus befragt habe, sind keine Mitglieder einer kommunistischen Partei. Manche von ihnen betätigen sich in Lesezirkeln oder kleineren linksradikalen Gruppen, manche nicht einmal das. Es gibt keine große Organisation, die für sie einen Platz hätte. Und sie hätten sogar ein Unbehagen, würde man ihnen einen solchen Platz zuweisen. Sie wollen vom Kommunismus überzeugen, aber sie machen kein Angebot, in die festgeschlossenen Reihen einer Bewegung einzutreten. Was soll das dann aber sein? Eine kommunistische Bewegung? Ich glaube, es gibt sie nicht. Es gibt nicht, es gibt keine kommunistische Bewegung. Ich glaube, dass sozusagen eigentlich Leute heute kommunistisch aktiv sind, die es vielleicht selber gar nicht wissen. Leute, die bei Abschiebung im Flugzeug aufstehen und sagen, sie setzen sich so lange nicht hin, bis der Asylbewerber, der da abgeschoben werden soll, wieder aus dem Flugzeug aussteigen konnte, sind für mich viel eher Kommunisten als Leute, die, was weiß ich, bei Verdi arbeiten oder so. Und ich glaube sozusagen, eine kommunistische Bewegung ist heute total zersplittert und vereinzelt. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Bewegung oder so, dass Bewegung oft eigentlich auch so dann so eine Sackgasse für Kommunismus oder so bedeutet haben. Und das habe ich auch oft heute das Gefühl, dass so in so Bewegungen dann so Sachen eigentlich untergehen und dann man sich halt in irgendwelchen politischen Prozessen befindet, die, ja, wo man dann, weiß ich auch nicht so richtig, wo man vielleicht dann irgendwelche Sachzwänge einsteigt, die die eigene kommunistische Haltung eigentlich eher zähmen, als dass sie sozusagen zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig ist natürlich eine kollektive Organisation auch sehr wichtig, aber heute habe ich das Gefühl, dass sozusagen Kommunisten eigentlich eher da sind, wo sie halt wieder sich im Aufschwung befindenden Barbarei sich unmittelbar entgegenstellen, wie vielleicht auch die Leute, die halt mit Schiffen jetzt halt aufs Mittelmeer fahren, die halt gar nicht, also die vielleicht vorher halt Ärzte oder Rechtsanwälte oder so waren, die jetzt überhaupt nichts mit uns oder unserer Vorstellung oder einer historischen Vorstellung von Kommunisten zu tun haben. Aber einfach in einer historischen Situation das Richtige tun, das ist für mich, sind für mich sozusagen einzelne Leute. Aber es ist keine Bewegung auch wieder. Aber was entscheidet das dann zum Beispiel von christlicher Nächstenliebe? Naja, das christliche Nächstenliebe braucht ja, also in einer einzelnen Tat, die vielleicht durch christliche Nächstenliebe motiviert ist, kann auch was Kommunistisches liegen. Aber die Begründung der christlichen Nächstenliebe ist ja sozusagen immer halt, dass es halt einen göttlichen Funken oder so unter den Menschen gibt und braucht deswegen sozusagen immer diesen Umweg über halt was Göttliches. Deswegen, glaube ich, kann die christliche Nächstenliebe mit diesem theoretischen Überbau oder mit diesem religiösen Überbau sozusagen unterscheidet sich vom Kommunismus halt durch die Begründung und durch die Einsicht. Nochmal, um auf die Frage der kommunistischen Bewegung zurückzukommen. Also es mag sein, dass ich da nicht mehr gut genug informiert bin, weil ich derzeit praktisch politisch nicht organisiert bin, weder in Arbeiterzusammenschlüssen noch in irgendwelchen antifaschistischen Organisationen, die bestimmte praktische Zusammenhänge organisieren. Und ich kann halt wirklich nicht beurteilen, was da gerade so im Detail abläuft. Aber so dennoch aus meiner Wahrnehmung herauszuurteilen, würde ich sagen, dass gerade die Linke, Deutsche Linke oder vielleicht sogar auch europäische oder internationale Linke so zersplittert ist wie noch nie. Und ich würde halt überhaupt nicht davon ausgehen, jetzt die kommunistische Bewegung, was auch immer das sein mag. Also ich tue mich da genauso schwer, das überhaupt so qualitativ beurteilen zu wollen, wie auch so diesen kommunistischen Zustand an sich, was ich eben auch schon meinte. Wie gesagt, ich glaube halt, die linke Zersplitterung ist gerade so immens wie noch nie zuvor. Und ich würde aber genauso sagen, dass es auch nicht unbedingt eine gute Idee ist, da jetzt zu sagen, okay, was sind jetzt die gemeinsamen Schnittpunkte? Man muss sich halt auf Teufel komm raus vereinigen, um die kommunistische Bewegung zu schaffen, um eine Revolution herbeizuführen, weil ich halt auch denke, dass da vieles auch richtig krass schief gehen könnte. Man sieht es ja auch momentan an, ist auch blöd, das so gleichzeitig zu nennen, aber so an rechten Bewegungen und auch vermeintlich demokratischen, in der Mitte angeordneten politischen Gruppierungen, die halt den gemeinsamen Nenner der Flüchtlingspolitik haben und es dann halt zu einem rechten Mob vereinen. Ich denke, es ist halt auch schwierig, diese ganzen Gegensätze so gewaltsam vereinen zu wollen. Deshalb, also ich weiß, also ich kann einfach nicht von einer kommunistischen Bewegung sprechen, weil ich nicht weiß, was das halt bedeuten soll. Ich würde da immer wieder auf so eine Individualhaltung, die man wahrscheinlich auch natürlich in einem größeren Zusammenhang vereinen kann, plädieren. Aber genau diese, ja, ich würde halt einfach nicht von der kommunistischen Bewegung sprechen wollen, weil ich sie nicht sehe und eben nur diese Zersplitterungsbewegung und die Grabenkämpfe in der Linken sehe. Die kommunistische Bewegung heute ist zersplittert in Sekten und Kleingruppen. Und ist aufgespalten in unterschiedliche Lager, die sich spinnefeind sind und die auch tatsächlich und ernstzunehmende Widersprüche voneinander trennen. Also ich würde nicht sagen, dass man unbedingt irgendwie jetzt eine Einheit aller kommunistischen Gruppen und Bewegungssplitter halt irgendwie sofort herstellen muss, sondern man muss die Widersprüche, die sich da artikulieren, ernst nehmen und versuchen auszudiskutieren. Und dass eben diese Zersplitterung da ist, hat ja auch objektive Ursachen irgendwie. Also, und da würde ich sagen, liegt halt dieses katastrophische 20. Jahrhundert hinter uns, wo durch den Nationalsozialismus einerseits und durch den Stalinismus andererseits eben das kommunistische Begehren zerrieben worden ist. Und wir haben heute die Produkte dieser Zerreibung quasi. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele kommunistische Gruppen auch der Geschichte des 20. Jahrhunderts noch nachhängen und so Scheingefechte auch zum Teil mit ausgetragen werden, wo eben sozusagen die entscheidenden Momente der kommunistischen Geschichte des 20. Jahrhunderts immer wieder diskutiert werden und sich die Spaltung von damals auch irgendwie so seltsam wiederholen. Also wir haben eine Bewegung, die unglaublich zersplittert ist und die auch nicht dazu in der Lage ist, große Sprünge zu machen. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist oder dass man sich wenig Hoffnung machen kann, dass diese Bewegung aus sich selbst heraus Momente schafft, in denen ein Übergang zum Kommunismus wieder denkbarer wird. Ich glaube, dass es da halt einen äußeren Anstoß braucht. Also, dass sich innerhalb des Kapitalismus wieder Widersprüche zuspitzen, die halt bestimmte Sachen sichtbar machen und Leute zusammenbringen, die dann aus sich heraus wieder kommunistische Gedanken irgendwie organisieren. Und das, was wir machen können, ist halt nur versuchen, darauf vorbereitet zu sein. Tatsächlich ist es dann eine Aufgabe, eben die Geschichte aufzuarbeiten, so gewissenhaft wie möglich, die Fehler der kommunistischen Bewegung grausam gründlich aufzuarbeiten und zu gucken, dass man halt irgendwie in entscheidenden Momenten halt reinwirken kann mit den klugen Gedanken, die man sich jetzt schon die ganze Zeit versucht zu machen. Aber ich glaube halt nicht, dass irgendwie so ein gewaltmäßiger Akt oder das Schmieden des großen Bündnisses oder die Neugründung einer Partei. Ich glaube, das sind alles Sachen, mit denen ich wenig Hoffnung verbinden würde. Ich habe meine kommunistischen Freunde gefragt, was sie unter Kommunismus verstehen. Vermutlich haben wir in der Diskussion mehr Fragen aufgeworfen, als wir abschließend beantworten konnten. Vielleicht ist aber genau das die Aufgabe des Kommunismus heute, überhaupt erst wieder bestimmte Fragen aufs Tableau zu bringen. Zur kommunistischen Frageweise gehört dazu, die Gesellschaft als Ganzes in den Blick zu bekommen. Fragen von Produktionsverhältnissen und Arbeitsteilung, von Geschlechterverhältnis und Ideologie, von Antisemitismus und Hass auf die Schwachen, Fragen zum Verhältnis von Politik und Ökonomie, Armut und Reichtum, all dies hängt für die Kommunisten zusammen. Die Fragen, die hier aufgeworfen worden sind, sind von den Hörerinnen und Hörern in Selbsttätigkeit weiter zu entfalten. Und sei es im Modus der Kritik an dem, was hier in den letzten anderthalb Stunden zu hören gewesen ist. Nehmen Sie doch Kontakt auf unter ärgernis.blogsport.de. Ärgernis mit AE, ärgernis.blogsport.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Get broken up.